12, wo ich das erste Mal vom Kumpel, dann hat er Agro Under 1 mitgebracht und das war ganz schön hart so für mich, fand ich so, weil irgendwie 12 Jahre und dann so eine Ausdruck und so, das fand ich schon ganz schön hart und das war eigentlich mein erster Kontakt wirklich mit Hip-Hop so. Ja, und dann Agro eben weitergehört und dann weiter mehrere Sachen so. Bei mir hat 2004 angefangen mit dem One-Album von Savage und Azad. Das war eigentlich meine erste Begegnung so mit Hip-Hop. Ja, und dann habe ich eigentlich nur Hip-Hop so gehört, also das hat mich gleich begeistert. Und dann bin ich da drin geblieben. Ja, also ich habe dann im Linkin-Park weitergehört auch, also Rock, Hip-Hop-mäßig so. Ja, also Rock war eher vor Hip-Hop und dann irgendwann im Hip-Hop. Und auch mit One, dann habe ich auch Optic Records ein bisschen gehört. War jetzt nicht so mein Ding, aber Azad fand ich schon ganz gut so. Gut, gut für mich. 90% der Musik, die ich auf dem MP3-Player habe, ist deutscher Hip-Hop eigentlich so und vorwiegend Hintergrund. Bei mir ist es so, dass ich sehr viel auch andere Sachen höre. Also so Reggae-mäßig, Bob Marley hatte ich früher auch gehört, höre ich immer noch. Und dann eben, was so neu rauskommt, aber auch sehr viel Hip-Hop. Von Untergrundsachen auch. Also ich würde sagen 50% Hip-Hop und der Rest eben gemischt. So. Ja. Na, mit Agro Berlin war es eben so, dass das ganz schön hart oder was Neues war. Dann kam von Zero Maske. Dann hat sich ja Agro ganz schön etabliert und das Hip-Hop überhaupt ist ja wieder Fan oder aus Fan geworden. Und irgendwann, wo dann die ganzen Leute nur noch Agro gehört haben und die so total nur noch geldgeil waren, sag ich mal. Und da habe ich es nicht mehr gehört. Und dann kam eben Transporno in mein Leben. Und ja. Dann durch meinen Bruder, der hat auch viel Hip-Hop oder meistens Hip-Hop. Und da bekomme ich eben auch sehr viel Musik mit. Und dann mal Prinz Porno. Also ich mit Hip-Hop anzuhören und auch mal Texte zu hören und so. Und mit Prinz Porno an, so bei mir. Bei mir hast du Savage dann vom One-Album. Habe ich weiter Savage gehört und dann durch seine Features bin ich auch so zu anderen Rappern gekommen. Und dann fing es auch bei mir durch Mario an, dass ich Prinz Porno gehört habe. Und bin immer eigentlich so auf Marius Musiklinie geblieben, also immer neue Musik gegeben und die höre ich dann meistens auch, wenn mir auch gefällt. So. Die ich dann von meinem Bruder bekommen habe. Und somit ist das eigentlich immer eine Reihe von. Also ist eigentlich eine Reihe. Ja. Mit der Untergrundmusik, also die nicht Fan sind, da hat es mit Schimmel angefangen. Und von Schimmel eben die Features zu den anderen Künstlern. Ja. Ja, weil wir sehen die Schimmel und Montana Max. Und dann jetzt ganz aktuell für Impulsiv. Ja. Das sind ja eben Sachen, die nicht bei Viva oder MTV laufen. Das ist einfach auch sinnreicher, weil alle, die bei MTV und Viva laufen, haben irgendwie mal das gleiche Thema. Man beschäftigen sich immer mit das Gleiche, sind die Besten oder mein Ghetto, bla bla bla. Das ist super langweilig. Ja, und ich bin auch der Meinung, dass so Leute, die bei Viva und so sind, das mehr wegen dem Geld machen und nicht aus der Liebe zur Musik. Leute aus dem Untergrund so. Obwohl man sagen muss, Prinz Porno hat sich auch bei Viva, wollte auch zu Viva und die wurde abgelehnt. Ja, und schon auch wieder. Ja. Und daher kann man ja nicht sagen, also wirklich sagen, kann man nicht sagen, dass man immer bei Viva ist, dass man nicht mehr Untergrund ist oder so, aber dann sollte man auch seinen Musikstil oder seine Eigenschaften und seine Einstellung zur Musik beibehalten, wenn man schon bei sowas läuft. Und nicht sich Kommerz verhalten und ja. Also wir sind jetzt gerade in der Phase, wo wir aus Berlin rausgehen. Ja. Und andere Sachen, die nicht in Berlin laufen so. Und ja, wo kommt Schimmel her? Na, aus Bremen, genau wie Montana Max und Impulsiv Bielefeld. Also so. Also alle Sachen, die man sie hatten so. Seitdem ich selber Hip-Hop mache, ist es auch so, dass ich mehr Hip-Hop irgendwie verstehe. Also ich achte mehr auf bestimmte Sachen. So vorher habe ich immer vielleicht drüber gehört, ja, das hört sich gut an, jetzt höre ich auf Rhymes und auch auf Texte und Technik und alles sowas. Und es hat schon so mein Bild von Hip-Hop sehr verändert. So. Also mein einschneidendes Erlebnis war Prinz Porno, die Tour von ihm, oder ein Auftritt, Konzert, was war das? Mit Taktlos. Und das fand ich schon ganz schön krass, so, weil Prinz Porno live sollte man schon mal gesehen haben. So. Und ja, KIZ fand ich ganz cool, Freibild. Da hatte ich ein Video einfach irgendwie mal im Internet gesehen, fand ich ganz cool so, aber jetzt sind sie ja auch ein bisschen Kommerz, sehr Kommerz. Find finde ich jetzt nicht mehr so. Jetzt rutsche ich auch in das Gleiche ab, dass sie immer das Gleiche sagen, immer wieder. Das finde ich immer doof, dass wenn welche Fame werden, dass die sich vielleicht verändern. So. Obwohl man sagen muss, dass Prinz Porno jetzt auch sich verändert hat. So. Also er hat ja von seiner alten Art, die er gerappt hat, jetzt ins Neue und die Beat haben sich auch verändert. Aber irgendwie rappt er immer noch über die Themen, die er rappen will und nicht im Falsch kommen durch die Gesellschaft oder so. Bei mir war auch wieder ein sehr krasses Erlebnis. Ich war beim Savage-Konzert und da habe ich auch dann gesehen, dass auch kommerzielle Rapper wirklich auch live so gut sind wie sie auf der CD rappen. Wenn nicht sogar also mit der Atmosphäre, die noch dazu verbunden wird, noch viel besser. Wo ich eigentlich bei den meisten so denke, dass die das eigentlich nicht mehr so drauf haben. Also, dass man im Fernsehen sieht, ist lange nicht das, was sie wirklich können. So. Ja, ich habe mich jetzt in der Schule, habe ich jetzt eine Facharbeit über die Frage, einen negativen Einfluss durch Hip-Hop auf die Jugendsprache. Damit habe ich mich dann noch ein bisschen mit der Geschichte von Hip-Hop auseinandergesetzt. Und alles hat eigentlich angefangen mit Amerika, dass da Sachen rübergeschwappt sind und das eigentlich am Anfang nur Freestyle war, auf Amerikanisch, also auf Englisch, in der englischen Sprache, und dann hat sich daraus in Deutsch Hip-Hop entwickelt. Und Savage wurde wirklich als erster genannt in dieser Facharbeit und also in der Geschichte mit Royal Bunker und so. Also das waren echt die ersten, die sich gesammelt haben, gefreestylt haben in ihrem Café gegeneinander, miteinander. Dann haben sie eben auf Deutsch angefangen und irgendwann ist dann eben so geworden, dass sich Hip-Hop entwickelt hat in Deutschland, die dann aber eben auf Battle Rap umgestiegen sind, also wirklich auf dem März Battle Rap. Und dann war irgendwann 2003, glaube ich, die Zeit des Battle Raps und Gangster Raps. So. Wo es wirklich, ja, meines Erachtens gekippt ist, ja, ins Negative so. Ja, denke ich auch. Und jetzt stand drin, also in der Geschichte, dass es eben so bleiben wird, denke ich auch, dass es so bleiben wird, also dass jetzt kein Umschwung bei MTV passieren wird, aber wir arbeiten ja dran. Ja. Also das Leben von uns, richtet sich jetzt schon ganz schön nach dem Hip-Hop so. Also wir überlegen schon, ob wir mal jetzt rausgehen und ins Kino oder gehen wir in den Park einfach ein bisschen chillen und ein bisschen freestylen so. Ja. Wenn man jetzt von den Klamotten ausgeht, Hip-Hop gibt es ja Klamotten, gibt es ja Musik, gibt es ja Sprache halt. Graffiti, Breakdance zum Beispiel oder so. Gibt ja mehrere Sachen, aber wenn ich mir jetzt überlege, wenn jetzt normale Leute einfach ein Cap aufhaben, ein Hip-Hop-Cap, dann sind die, denkt man, dass die vielleicht Hip-Hop sind, aber vielleicht sind sie es gar nicht. Und daher sage ich mal, dass Hip-Hop nicht durch die Klamotten ausgedrückt werden kann. Es gibt auch Hip-Hopper, die nicht Baggies tragen und lange T-Shirts, sondern einfach ganz normal gekleidet sind für normale Menschen. Prinz Porno zum Beispiel, das beste Beispiel. Und daher würde ich Hip-Hop nicht über die Klamotten definieren. Obwohl natürlich Hip-Hop-Klamotten schon cool sind, so. Aber ich würde es niemals über die Klamotten so gehen lassen. Auf jeden Fall Hip-Hop weiterhören. Ja. Vielleicht kommt irgendwann auch die Zeit, wo ich dann keine Lust mehr habe auf Hip-Hop, aber bis jetzt habe ich zu lassen. Ich denke, ich werde so lange mit Hip-Hop dran bleiben, wie ich nur will. Wenn ich keinen Bock mit aufhören, dann werde ich irgendwas anderes. Wo ich mir vorstellen könnte, dass ich lange noch Hip-Hop hören werde. Vielleicht immer, sage ich mal nicht, aber auf jeden Fall eine lange Zeit. Wenn wir Leute Savage sind auch inzwischen, der ist nicht 32 oder so, und dann auch wahrscheinlich in der Freizeit nur sehr viel Hip-Hop. Würde ich sagen, dass irgendwann die Grenze erreicht ist, wo solche Leute nicht mehr ins Fernsehen sollten oder Musik für die Außenwelt nicht mehr machen sollten. Vielleicht für sich selber und so, aber weil es kommt ja irgendwann auch nichts mehr Neues bei dir raus. Na gut, aber ich finde, das genau mit dem kleinen Stil. Also wenn ein Rapper innovativ ist, kann er von mir so 40 Musik machen. Ja, aber gut, Savage ist nicht innovativ. Das ist vielleicht recht. Genauso wie Bushido. Mhm. Obwohl man ja bei Bushido nicht sagen kann, dass er ein Rapper ist, weil für mich ist ein Rapper der die eigenen Texte hat. Ja, und seine eigenen Sachen aufschreibt und seine eigenen Sachen bringt und nicht irgendwelche Eco-Leute da unter ihm schreiben müssen. Seine. Naja, die Jungen, so wie FR und so, die haben ja keine Chance, glaube ich, hochzukommen. Weil die eben alle noch von den großen, alten Leuten oben regiert wird. Zum Beispiel auf der Liga könnte ich mir niemals vorstellen, dass FR reinkommt, weil keiner ihn kennt und er nicht die Chance hat, sich. Also, was ich zum Beispiel sehr schade finde, weil ich viele deutsche Untergrundrapper kenne, die echt, finde ich, mehr Skill haben als manche Leute, die oben sind. Und einfach schade, dass unsere Zeit verschwendet wird. Und die haben alle keine Chance hochzukommen, weil eben die noch besetzen die Position um. Und das wird so lange bleiben, bis irgendwann wirklich einer aus dem richtig guten Untergrund hochkommt und auch seine Linie selber fahren wird, dann oben weiter hin. Nur bis jetzt hat sich jeder verändert. Hallo, Bushido. Und aber hat sich auch verändert. Ja. Alle. Weil die alle mit der Sache Geld machen wollen. Mhm. Wenn man hat man Geld, dann sieht man, wie viel Geld man dadurch bekommen kann. Dann bringt man noch mehr Sachen raus, die auf die gleiche Linie rauslaufen. Das ist ein Teufelskreis, wenn man hier rauskommt. Ja. So. Und dann kann man eben gucken, ob man das Gleichgewicht zwischen Geld und eigenen Sachen regeln kann. Ja. Und das hat eigentlich noch keiner geschafft.